WDR 5. Neugier genügt. Charlie Chaplin ist überall. Wer sich seinem ehemaligen Landhaus in dem Dörfchen Corsier nähert, der kommt erstmal an Hochhäusern vorbei, auf denen zehnstöckige Chaplin-Porträts in Schwarz und Weiß gemalt sind. Man fährt vorbei am Hotel Modern Times und dann dringt man langsam vor ins Zentrum des Chaplin-Universums. Der stattlichen Villa mit 40 Zimmern, riesigem Garten und angeschlossenem privaten Wald. Hier hat Chaplin 25 Jahre lang residiert und hier ist er auch gestorben. Jetzt steht hier ein Museum. Chaplins Sohn Eugène hat dieses Haus noch vor kurzem bewohnt. This house to me is just a big family house. It's a lovely feeling. It's a lot of souvenirs. Dieses Haus ist unser Familienhaus. Ich wurde hier geboren, habe hier bis vor ein paar Jahren noch gelebt. Ein Haus voller Emotionen und Erinnerungen. Wenn ich hier in den ersten Stock des neuen Museums blicke, kommen so viele Erinnerungen hoch. Es war ein glücklicher Ort. Meine Eltern liebten sich sehr. Und als mein Vater nach all den turbulenten Jahren in die Schweiz kam, seine Autobiografie schrieb und diesen Ort fand zwischen den Bergen, da sagte er, wie sehr ihn das tröstete und beruhigte. Er war hier wirklich glücklich. In Hollywood war Chaplin ein Berserker, ein Getriebener, ein rastloser Regisseur, Schauspieler und Produzent, der von Projekt zu Projekt raste. In der Schweiz erlebt er das genaue Gegenprogramm. Hier findet er Ruhe, in einem 3000 Quadratmeter großen Park mit Blick auf die Alpen und den Genfer See. Hier findet Chaplin zu sich selbst. Er komponiert 60 Stunden Filmmusik und bearbeitet seine alten Filme neu. Auf der Terrasse seiner Villa zwischen sonnendurchfluteten Weinbergen und der fantastischen Schweizer Riviera feilt er bis zuletzt an seiner Autobiografie. Diese Villa, die er 1952 kauft, wird zum Mittelpunkt seines Kosmos. Eine idyllische Festung, in die er sich zurückzieht mit seiner Großfamilie, seiner Frau Una und den 8 Kindern. Una, die 36 Jahre jünger war als Chaplin, dreht dort 16mm Filme, Home Stories, auf denen Chaplin oft etwas hilflos grimassiert, als sei ihm das Private zu nah und ein wenig peinlich. Diese Filme surren noch heute in Dauerschleife im ehemaligen Wohnzimmer der Chaplins. Fast scheint es, als wäre Chaplin eben nur mal kurz rausgegangen. Und jetzt ist aus dem Wohnhaus eine Kultstätte geworden, ein Themen- und Erlebnispark, ein Mammutmuseum mit 15.000 Objekten, darunter sehr viel Persönliches. Überall Devotionalien. Porträts, Zeichnungen, Briefe, die er an seinem schweren Schreibtisch schrieb. Der Erfinder von Chaplin's World, Yves Durand. Ce qui nous réjouit le plus, c'est de voir maintenant la dimension de ce projet. Was uns am meisten freut, ist jetzt die Dimensionen dieses Projekts zu sehen, an dem bis zuletzt 200 Leute mitgewirkt haben. Das Herrenhaus führt uns in die private Welt Chaplins ein, in eine Welt hinter dem Star, den jeder kennt. Chaplin empfängt uns, erzählt sein Leben und von Minute zu Minute wird deutlicher, dass er nicht nur als Clown Leute zum Lachen bringt, sondern dass dahinter ein Humanist und Pazifist steht. Das macht die Aktualität dieses Mannes aus. Chaplin lebt. Das ist die Botschaft, die nun in die Welt posaunt wird, seitdem Mitte April Chaplin's World mit einer Gala eröffnete. Nur mit Elvis Temple Graceland sei das alles zu vergleichen, hört man. In einer Vitrine glänzen, frisch poliert, der Goldene Löwe und der Ehrenoscar. Man sieht Chaplins Melone, seine Hosen, seine Schuhe und Fotos ohne Ende. Charles Chaplin war so etwas wie das Universallexikon des 20. Jahrhunderts, allerbestens vernetzt. Kein Künstler war bekannter als er. Zu seinen Freunden zählten Pablo Picasso und Albert Einstein, Churchill und Sophia Loren, Marc Chagall und Bertolt Brecht, Marlene Dietrich und Marlon Brando, ja sogar Michael Jackson. Dessen Moonwalk ist stark von Chaplins Art zu gehen inspiriert. Jackson, der Bewunderer, durfte sogar eine Nacht in Chaplins Haus verbringen. Dazu kam er mit dem Helikopter eingeschwebt und holte sich Rat bei seinem großen Vorbild. Auf die Idee, Chaplin nach 4 Jahrzehnten wieder auferstehen zu lassen, kam ein Kanadier, der Manager, Ideengeber und Unternehmer Yves Durand. Chaplin ist eine der berühmtesten Personen des Planeten. Er spricht zu allen, den Intellektuellen und ganz einfachen Leuten, zu Kindern und Erwachsenen, über alle Kontinente und sozialen Schichten hinweg. So etwas ist sehr selten. Jetzt haben wir aus seinem Haus ein Museum gemacht und dieses Museum steht allen Menschen offen, Gebildeten und Ungebildeten, Fans und solchen, die ihn erst entdecken. Es soll ein witziges und ein berührendes Museum sein. Wir wenden uns an den ganzen Planeten. Wir laden euch ein. Und wir sind stolz, wenn sehr viele Leute kommen. Große Worte. Die alte Villa wurde entkernt. Gleichzeitig sollte die besondere Aura dieses Ortes gewahrt werden, trotz der zu erwartenden Massen. Geht das? Mit der Ruhe Chaplins ist es ein für allemal vorbei. Unzählige Touristenbusse rumpeln heran und bringen Fans, die versuchen, sich den schmalen Weg bis zum Eingang durchzukämpfen. Dort wartet der Giftshop. Und damit beginnt das Eintauchen in das totale Erlebnis. Chaplin's World. Im Giftshop kann man alles kaufen, was mit Chaplin zu tun hat. Ziemlich hässliche Puppen und Regenschirme für 79 Euro. Die berühmte Melone aus Plastik, dazu Sprüche auf Kochrezepten, Weingläser, DVDs und alles, was man sonst auch nicht braucht. Hinter dem Giftshop öffnet sich zu bestimmten Zeiten das Tor. Dann geht es hinein ins Allerheiligste, den Teil der Anlage, den sie das Studio nennen. Hier wird man erstmal persönlich vom Hausherrn begrüßt. How do you do, ladies and gentlemen? This is Charlie Chaplin talking. This was Hollywood, California in 1915. Wie geht es Ihnen, meine Damen und Herren? Hier spricht Charlie Chaplin. So sah das damals aus in Hollywood in den Studios im Jahr 1915. Damals habe ich keine Drehbücher gehabt. Ich begann mit einer Idee und arbeitete sie am Set aus. Ich improvisierte. Ein kurzer Einführungsfilm über Leben und Werk, dann stürzt die Leinwand zur Seite. Dahinter taucht eine Bühne auf, Kulissen, nachgebaute Straßen und Plätze aus den schäbigen Londoner Armenvierteln der Zeit um 1900. Der Zuschauer stolpert von Film zu Film und von Szene zu Szene. Von Kulisse zu Kulisse. Mal findet er sich in einem originalgetreuen Zirkus, dann wieder in einem Gefängnis, einer Polizeistation oder in den irren Zahnrädern aus moderne Zeiten. In diesem gigantischen Nachbau eines Hollywood-Studios wird der Besucher bombardiert mit Filmausschnitten von City Lights und The Kid bis zum großen Diktator. Er verliert sich auf nachgebauten Filmtreppen, er schwankt in dem Hüttenimitat aus moderne Zeiten furchterregend über dem Abgrund. So viel interaktiver Klamauk muss schon sein. Dann meldet sich Chaplin wieder. Vom Band, diesmal in einer anderen Persona. Hey, der Straff mit Hüttensekt, der Bierschnitzel mit der Lagerwirten und der Sauerkraut. Hey, der Flutensack der Flerten, ein Tomelier wie ein Straff. Der große Diktator, ein Meisterwerk, eine unvergleichliche Sprachorgie, eine Gestik zum Brüllen und doch unverkennbar die Rhetorik des großen Führers. Chaplins grandiose Hitler-Parodie wirft viele Fragen auf. Keiner hat je einen Diktator so hemmungslos lächerlich gemacht, so voller Lust dekonstruiert wie Chaplin. Brauchen wir in der jetzigen Situation nicht vielleicht gerade solche Künstler, die unsere jetzigen Despoten ihr alt aussehen lassen? Chaplin hat viele Fragen vorweggenommen. Der große Diktator war ein mutiger Film, denn in den USA wollte man ihn nicht. Das amerikanische Establishment wollte es sich nicht mit Nazi-Deutschland verderben, indem man den Führer beleidigte. Und es hätte ja auch sein können, dass Deutschland siegt. I say this, during the war, 1952 verweigern die USA Chaplin die Wiedereinreise. Die Begründung, er sei Kommunist. So Senator McCarthy bei der Verfolgung, wie es heißt, unamerikanischer Umtriebe. Chaplin wehrt sich, sein Widerspruch ist zwecklos. Es klingt bizarr. Chaplin hinauswerfen, den größten Filmkünstler des 20. Jahrhunderts? Und doch setzen die USA ihren größten Weltstar vor die Tür. Chaplin erfährt davon auf hoher See, auf einem Dampfer, der ihn zu einer Tournee nach Europa bringt. Und er beschließt, in Europa zu bleiben. Die 25 Jahre danach, an der Schweizer Riviera, sie waren für Chaplin auch ein unfreiwilliges Exil. Allerdings hatte die Verbannung auch ihre guten Seiten, erzählt Chaplins Sohn Michael. He never chose to retire in Europe. Mein Vater wollte sich nie in Europa zur Ruhe setzen. Er war glücklich in Hollywood. Aber als er herausfand, dass er nicht mehr in die USA einreisen durfte, hatte das auch sein Gutes. Seine Karriere in Hollywood hatte ihren Höhepunkt überschritten. Es wäre nicht wirklich weitergegangen. Und hier hatte er eine junge Frau und eine Familie und genoss wirklich das Leben. Idyllisch ging es nicht immer zu im Hause Chaplin. Es krachte zwischen Sohn Michael und seinem Vater. Michael forderte ein freies Leben. Es war die Hippie-Zeit, doch sein Vater ließ nicht mit sich reden. Aus Protest gegen den dominanten Vater hat Michael sogar ein Buch geschrieben. I was not allowed to smoke grass on my father's lawn. Ich durfte auf dem Rasen meines Vaters kein Gras rauchen. Heute steht Michael Chaplin wieder da, wo er aufgewachsen ist, auf dem Rasen der Villa, mit weißem Bart, weißem Haar, einer Art Hipsterhut und sehr großen Augen. Die Meinung über seinen Vater hat sich inzwischen geändert. Er habe eine schwierige Beziehung zu seinem Vater gehabt. Der bestand darauf, dass alle seine Kinder eine hervorragende Schulausbildung genossen. Er selbst hatte ja in seiner Kindheit enorm gelitten. Seinen eigenen Vater hat er nur ein- oder zweimal gesehen. Seine Mutter verschwand, als er 5 war, in der Psychiatrie. Der Vater stammte aus einfachsten Verhältnissen. Er lebte als Kind auf der Straße und wurde von Waisenhaus zu Waisenhaus weitergereicht. Aus dieser brutalen Kindheit habe er den Schluss gezogen, dass Bildung über alles geht, um zu überleben und um sich Unabhängigkeit und Einkommen zu sichern. Er, Michael Chaplin, sei aber ein grottenschlechter Schüler gewesen und bekam schon deshalb massiven Ärger mit seinem Vater. Der Workaholic Chaplin machte in der Schweiz weitere Filme, wie Die Gräfin von Hongkong mit Sophia Loren und Marlon Brando, sein einziger Farbfilm. Doch ein kommerzieller Erfolg wurde es nicht mehr. 1972 fuhr er noch einmal nach Los Angeles, um sich seinen Ehren-Oscar abzuholen, der ihm so viel bedeutete. Aber mit 88 starb er. In dem Schlafzimmer hinter schweren roten Gardinen, in dem der Besucher heute wieder steht und einen Moment innehält, wenn er Chaplins Welt durchläuft. Einer, der Chaplin gut kannte, ist der Schweizer Chaplin-Experte Pierre Smolik. Ich komme aus der Region. Ich habe Chaplin immer wieder getroffen, beim Spazierengehen am Genfer See, im Restaurant, denn er liebte es, gut zu essen. Und ich saß auch mal im selben Flugzeug wie er. Ich habe ihn kurz vor seinem Tod zusammen mit 300 Menschen erlebt, beim Winzerfest. Chaplin war damals schon behindert. Er hatte große Gesundheitsprobleme und konnte sich praktisch nicht mehr bewegen. Als wir bei ihm ankamen, begrüßte er uns, aber er konnte sein Cocktailglas nicht mehr heben. Seine Frau Ona hat ihm dann das Glas in die Hand gedrückt. Und in dieser Position ist er geblieben, die ganze Zeit. Seine Pupillen bewegten sich, er nahm alles wahr, was um ihn vorging. Man spürte, dass er irgendwie eine Träne im Auge hatte. Ein pathetisches Bild. Der so dynamische Schauspieler Charlie Chaplin kann sich nicht mehr bewegen und weiß, dass er bald sterben wird. Doch das Museum verfällt nicht in einen Totenkult. Nein, ein Mausoleum sollte Chaplins World nicht werden und ist es auch nicht geworden. Der Brüsseler Professor Adolf Niesenholz hat mehrere Bücher über Chaplin geschrieben. Ich schätze sehr an Chaplin, dass er uns empfängt, als wäre er noch lebendig. Man spürt seinen Tod nicht. Chaplin ist, obwohl man dieses Adjektiv nie in seinem Zusammenhang verwendet, der Große, der Größte. Das ist so evident, dass man es nicht sagt. Chaplin stand mitten im Leben, im Zentrum des Menschseins. Er war nie extrem, nicht nach links oder rechts, nicht nach oben oder unten. Und das ist natürlich viel bedeutender, als wenn einer an der Decke schwebt. Deshalb war er so beliebt. Er tat in jeder Szene, was Monsieur Jedermann tun würde. Und er tat zugleich das Gegenteil, um uns zu überraschen. Um das zu können, muss man die Leute beobachten, sie verstehen, sie lieben. Er war nie ein Siegertyp. Immer wenn er schon gewonnen hatte, fiel ihm etwas auf den Kopf oder er fiel hin. Er war Sieger und Verlierer in einem. Et donc il était toujours double et donc il avait toute l'humanité en lui, à la fois le victorieux et le celui qui est battu. Chaplin war vieldeutig, ambivalent. Er sieht das Tragische im Komischen, das Komische im Tragischen. Diese Kategorien schlagen ineinander um. Aus dieser Dynamik sind Chaplins Filme entstanden. Reflexion findet nicht statt in Chaplins World. Dort setzt man auf visuelle Überwältigung. Design und Gestaltung des Raums hat die Firma Grévin übernommen, der auch das Pariser Wachsfigurenkabinett gehört. Allerdings, das ist nicht unbedingt gut. Denn bei Chaplin's World stehen nun entschieden zu viele Wachsfiguren herum, die ziemlich nerven. Ein fröhlicher Michael Jackson hier, ein Dalai Lama da, das muss nicht sein. Und schon gar kein Einstein, der im Bad als Puppe die Zunge herausstreckt. So stellt man sich das totale Eintauchen in Chaplin's World nicht vor. Il exploite pour faire rire la petite enfance même. Parce que il est à la fois homme et enfant. Er nutzte, um die Leute zum Lachen zu bringen, die frühe Kindheit. Er war Mann und Kind. Seine Silhouette ist oben aristokratisch mit seiner Melone und unten herum die Kleidung der Armen. Er trägt alle sozialen Klassen in sich. Er ist unten Vagabund und oben Gentleman. Und er hat immer einzigartige Rollen gespielt. Niemand außer ihm hätte den Diktator spielen können. C'est un film unique. Personne n'aurait pu faire le dictateur. Chaplin hat Gipfel erklommen, wie vielleicht kein anderer. Er hat Höhenluft geatmet und er wuchs ständig über sich hinaus. Am Ende hatte er keine Konkurrenten und konnte sich nur selbst Konkurrenz machen. Und das tat er. Kein Film war wie der andere. Nichts wiederholte sich. Er fand immer neue Themen, Filme, Stilmittel. Jeder Schritt, den er machte, war ein Schritt ins Neue. Chaplin war ein revolutionärer Filmemacher. Er drehte Szenen immer wieder neu, manchmal 30, 40 Mal. Das war damals völlig unüblich. Die Materialien waren teuer und die Geldgeber packten sich entsetzt an den Kopf. Dennoch ließ sich Chaplin nicht beirren. Un jour j'étais voir Maurice Béjart. Maurice Béjart hat mir mal gesagt, Chaplin ist der größte Tänzer aller Zeiten. Ich fragte, wieso? Und Béjart meinte, schauen Sie sich Charlie in seiner Rolle als Boxer an. Da ist alles drin. Tanz, Choreografie, Rhythmus, Präzision, er konnte alles. C'est de la danse, c'est une chorégraphie extraordinaire, c'est subtil, il y a tout. Nous n'arrivons jamais à faire aussi bien. Wem also gehört dieser tänzelnde, tapsige und doch eigentlich kraftvoll revolutionäre Mensch? Wem gehört Chaplin? Sich selbst, der Familie, der fortschrittlichen Menschheit oder dem Unternehmen Chaplin's World? Für seinen Sohn Eugène ist das gar nicht so leicht einzuordnen. Ce qui m'a longtemps agacé, c'est qu'il y avait plein d'historiens et de gens qui parlent de Chaplin. Viele reden von Charles Chaplin, Historiker und Cineasten, aber was mich immer geärgert hat, ist, dass man immer große Theorien über ihn verbreitet hat, aber niemand den Menschen Chaplin kennengelernt hat. Aber jetzt habe ich verstanden, Chaplin gehört der Welt. Wenn jemand von Chaplin spricht, tut er, als ob er von ihm spricht. Da kann man nichts machen. Er ist Allgemeingut geworden. Man kann sich fragen, braucht es dann Chaplin's World? Einen solchen Tempel wie die wiedererstandene Villa am Genfersee und das Hollywood-artig nachgebaute Studio. Chaplin ist ja überall. Auf Zelluloid, in Computern, in seinen Filmen, auf der ganzen Welt präsent, vor Milliarden Zuschauern. Andererseits, man kann hier auch eine Menge Spaß haben. Und für die Kinder von heute ist es ein massiver Einstieg und die Erkenntnis, dass es noch anderes gibt als Harry Potter. Ja, man kann vermuten, dass in 100 Jahren niemand mehr an Harry Potter denkt, Chaplin aber immer noch da ist. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.